Und dieses ewige Feuer, das ist den schonungslosen Ausrottungskrieg gegen das Niederrassentum, wollte Jesus je eher, je lieber haben. Er sagt, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, denn es brennete schon. Siehe Lukas 12, 49. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage, nein, sondern Zwietracht. Siehe Lukas 12, 51. Zwietracht zwischen der arisch-christlichen Rasse und dem Niederrassentum. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Siehe Matthäus 10, 34. Das Schwert wider die Untiere und Heiden und Kinder des Teufels, also gegen das uns Deutsche würgende Niederrassentum ringsum und in der ganzen Welt. Jesus will also in dem notwendig gegen die Nicht-Arier zu führenden Ausrottungskrieg unser Heerführer und Mitstreiter sein. Wie kann es nun sein, wird der Leser fragen, dass Jesus, der sich mit so rücksichtsloser Entschiedenheit auf den Boden arisch-germanischer Rassenpolitik stellt und den Vernichtungskampf gegen die Heiden und Untiere und den sittlich berechtigten Kampf ums Dasein predigt, zu gleicher Zeit lehren kann und mag, so dich jemand auf den rechten Backen schlägt, so biete ihm den linken dar, und so jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, so gib ihm auch noch den Mantel. Siehe Evangelium Matthäus 5, 29 bis 30. Diese orientalische, ungermanische Ohrfeigen- und Sklavenmoral passt doch in gar keiner Weise zu den sonstigen, auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen aufgebauten rassenhygienischen und rassenpolitischen Lehren Jesu. Gewiss nicht. Aber wer mag und kann nach den nachgewiesenen unglaublichen Bibelfälschungen noch behaupten und glauben wollen, dass es sich hier um tatsächliche Worte Christi handelt, die übrigens die streitbare Kirche selbst noch selten befolgt hat. Entweder hat er diese Sätze überhaupt nicht gesagt, oder sie müssen lauten, so dich jemand auf den rechten Backen schlägt, so biete ihm den linken nicht auch noch dar, und so gib ihm nicht auch noch den Mantel. Warum aber nun diese Fälschung? Diese ist ein überaus geschickter Schachzug des Judentums bei seinem Bestreben, die christlich-germanischen Völker auszubeuten und zu beherrschen. Wenn das Niederrassentum ringsum unter jüdischer Führung die Deutschen auf der ganzen Welt verfolgt, schindet, quält, wenn es das auf listige Weise wehrlos gemachte deutsche Volk dem Hungertod ausliefert, beschimpft und bespeit, mit Füßen tritt und knechtet, dann soll die Kirche als Werkzeug des Judentums dem deutschen Michel zurufen: Christus befehlt dir, dem Feinde zu verzeihen und ihm in christlicher Demut auch noch die linke Backe hinzuhalten und auch noch den Mantel zu geben. Jesus ist in der Anwendung des alten Rassenbundesgesetzes so streng und schonungslos, dass er verlangt, die artreinen Volksgenossen, die den Willen des Vaters im Himmel tun, der eigenen Mutter und den eigenen Brüdern vorzuziehen. Siehe Matthäus 12, 49 bis 50, falls diese nicht arisch gesinnt sind. Das ist rücksichtslose Rassenpolitik. Die Sünde wider den Geist, das ist, die durch Rassenmischung begangenen Sünden wider das künftige Geschlecht, kann dem arischen Menschen nie vergeben werden, weil er zum Verbrecher wird an seinen Nachkommen und an seinem Volke. Wie die moderne Anthropologie war Jesus sich der naturwissenschaftlichen Tatsache bewusst, dass der Arische, der gute Mensch, Gutes aus seinem Herzen hervorbringt, der Mischling und Tiermensch dagegen Böses. Siehe Matthäus 12, 35. Eine wissenschaftliche Begründung dieser naturgesetzlichen Tatsache lieferte Dr. Woltmann in seinem prächtigen Werke »Politische Anthropologie«, Jena 1903, bei Dietrichs. Ihm war der den alten Weisen wohlbekannte anthropologische Fundamentalsatz klar, dass mit Hochzüchtung der arischen Art dieser alles Wünschenswerte noch selbst zufalle, das ist Tugend, Glück, Wohlstand, Gesundheit, Weisheit, Gottseligkeit. Daher seine Gleichnisse vom Schatz im Acker, von der köstlichen Perle und so fort. Siehe Evangelium Matthäus 13. Jesus wusste, wie die modernen Anthropologen, dass für die Zugehörigkeit zur arischen Völkergemeinde entscheidend sei, der auf dem arischen Christentum beruhende Geist und Wille. Darum sagt er, es werden nur die ins Himmelreich, also in das Reich der arischen Gottmenschen kommen, die den Willen ihres Vaters im Himmel tun wollen. Das ist, durch arisch-germanische Rassenzucht und edle Lebensführung zum arischen Gottmenschen aufsteigen zu wollen. Siehe Matthäus 7,21. Zur arischen Gemeinde der Heiligen gehören also Deutsche, Germanen und Arier unter anderen Völkern, sofern sie zum Weltbund der Germanen gehören und ihren Blutbund halten wollen. Deutsch und arisch und christlich gesinnt sein ist also ein und dasselbe. Deutschtum und Germanentum ist Christentum, alles andere nicht arisch und Heidentum. Deutschtum und wahres Rassenzucht und Rassenpolitik treibendes Christentum sind kein Gegensatz, sondern Wesenseins. Nun verstehen wir die herzinnigen Wünsche des Vaterunsers, dass wir künftig mit anderer Andacht beten wollen. Vater, Theos, Tius, Zius im Himmel, Vater der Heimat, dein Name sei uns allen heilig, als der des Stammvaters unseres Volkes. Dein Reich komme, das rassenreine Germanenreich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, in der Heimat, also auch auf Erden, in der ganzen Welt. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, die Rassenschande, wie wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung bezüglich der Rassenmischung, sondern erlöse uns von dem Übel des Niederrassentums. Denn dir gehört das Reich der Welt und die Stärke und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bei den anthropologischen und rassenzüchterischen Ideen Jesu ist nun verständlich, was er mit dem Ausspruch meinte, dass er nicht gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Siehe Matthäus 5,7. Er wollte haben, dass die schon längst verworfenen alten Rassengesetze der Arier von diesen mit aller Schärfe erfüllt würden. Er hat uns von dem Fluche des Gesetzes, der auf der Rassenmischung lastet, erlöst, indem er unter Hintansetzung seiner Person und seines Lebens uns die wahren Wege wies, so dass wir die Kindheit Gottes, das blutreine Ariertum, erhalten können. Nach dem Ende der Tage, nach schrecklichen Ereignissen, die der Kampf der Rassen mit sich bringen wird, Weltkrieg, kommt das Reich Gottes. Das ist die Zeit der Herrschaft der arischen Menschheit und die Reinzüchtung derselben.